faust der tragödie zweiter teil von johann wolfgang von goethe erster akt lustgarten diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz faust der tragödie zweiter teil von johann wolfgang von goethe erster akt lustgarten morgensonne der kaiser dessen hofstaat männer und frauen faust mephistopheles anständig nicht auffallend nach sitte gekleidet beide knien faust verzeihst du herr das flammengaukelspiel kaiser zum aufstehen winkend ich wünsche mir dergleichen scherze viel auf einmal sah ich mich in glühender sphäre es schien mir fast als ob ich pluto wäre aus nacht und kohlen lag ein felsengrund von flämmchen glühend dem und jenem schlund aufwirbelten viel tausend wilde flammen und flackerten in ein gewölb zusammen zum höchsten dome züngelt es empor der immer ward und immer sich verlor durch fernen raum gewundner feuersäulen sah ich bewegt der völker lange zeilen sie drängten sich im weiten kreis heran und huldigten wie sie es stets getan von meinem hof erkannt ich ein und andern ich schien ein fürst von tausend salamandern mephistopheles das bist du herr weil jedes element die majestät als unbedingt erkennt gehorsam feuer hast du nun erprobt wirf dich ins meer wo es am wildsten tobt und kaum betrittst du perlenreichen grund so bildet wallend sich ein herrlich rund siehst auf und ab lichtgrüne schwanke wellen mit purpursaum zu schönster wohnung schwellen um dich den mittelpunkt bei jedem schritt wohin du gehst gehn die paläste mit die wände selbst erfreuen sich des lebens pfeilschnellen wimmelns hin und widerstrebens meerwunder drängen sich zum neuen milden schein sie schießen an und keines darf herein da spielen farbig goldbeschuppte drachen der haifisch klafft du lachst ihm in den rachen wie sich auch jetzt der hof um dich entzückt hast du doch nie ein solch gedräng erblickt doch bleibst du nicht vom lieblichsten geschieden es nahen sich neugierige Nereiden der prächtigen wohnung in der ewigen frische die jüngsten scheu und lüstern wie die fische die spätern klug schon wird es Thetis kund dem zweiten Peleus reicht sie Hand und Mund den Sitz alsdann auf des Olymps Revier Kaiser die luftigen Räume die erlass ich dir noch früh genug besteigt man jenen Thron Mephistopheles und höchster Herr die Erde hast du schon Kaiser welch gut Geschick hat dich hierher gebracht unmittelbar aus tausend einer Nacht gleichst du an Fruchtbarkeit Scheherazaden versicher ich dich der höchsten aller Gnaden sei stets bereit wenn eure Tageswelt wie's oft geschieht mir widerlichst mißfällt. Marschalk tritt eilig auf. Durchlauchtigster, ich dacht in meinem Leben vom schönsten Glück Verkündung nicht zu geben, als diese, die mich hoch beglückt, in deiner Gegenwart entzückt. Rechnung für Rechnung ist berichtigt, die Wucherklauen sind beschwichtigt, los bin ich solcher Höllenpein, im Himmel kann's nicht heitrer sein. Heermeister folgt eilig. Abschläglich ist der Sold entrichtet, das ganze Heer aufs Neu verpflichtet, der Landsknecht fühlt sich frisches Blut, und Wirt und Dirnen haben's gut. Kaiser. Wie atmet eure Brust erweitert, das faltige Gesicht erheitert, wie eilig tretet ihr heran? Schatzmeister, der sich einfindet. Befrage diese, die das Werk getan. Faust. Dem Kanzler ziemt's, die Sache vorzutragen. Kanzler, der langsam herankommt. Beglückt genug in meinen alten Tagen, so hört und schaut das schicksalsschwere Blatt, das alles Weh in Wohl verwandelt hat. Er liest. Zu wissen sei es jedem, der's begehrt. Der Zettel hier ist 1000 Kronen wert. Ihm liegt gesichert als gewisses Pfand Unzahl vergrabnen Guts im Kaiserland. Nun ist gesorgt, damit der reiche Schatz sogleich gehoben diene zum Ersatz. Kaiser, ich ahne Frevel ungeheuern Trug. Wer fälschte hier des Kaisers Namenszug? Ist solch Verbrechen ungestraft geblieben? Schatzmeister. Erinnere dich, hast selbst es unterschrieben, erst heute Nacht. Du standst als großer Pan. Der Kanzler sprach mit uns zu dir heran. Gewähre dir das hohe Festvergnügen des Volkes Heil mit wenig Federzügen. Du zogst sie rein, dann ward's in dieser Nacht durch 1000 Künstler schnell vertausendfacht. Damit die Wohltat allen gleich gedeihe, so stempelten wir gleich die ganze Reihe. 10, 30, 50, 100 sind parat. Ihr denkt euch nicht, wie wohl's dem Volke tat. Seht eure Stadt, sonst halb im Tod verschimmelt, wie alles lebt und Lust genießend wimmelt. Obschon dein Name längst die Welt beglückt, man hat ihn nie so freundlich angeblickt. Das Alphabet ist nun erst überzählig, in diesem Zeichen wird nun jeder selig. Kaiser. Und meinen Leuten gilt's für gutes Gold? Dem Heer, dem Hofe, gnügt's zum vollen Sold? So sehr mich's wundert, muss ich's gelten lassen. Marschalk. Unmöglich wär's, die Flüchtigen einzufassen. Mit Blitzeswink zerstreute sich's im Lauf. Die Wechslerbänke stehen sperrig auf. Man honoriert daselbst ein jedes Blatt durch Gold und Silber, freilich mit Rabatt. Nun geht's von da zum Fleischer Bäcker schenken, die halbe Welt scheint nur an Schmaus zu denken. wenn sich die andre neu in kleidern bläht. Der Krämer schneidet aus, der Schneider näht. Bei hoch dem Kaiser sprudelt's in den Kellern, dort kocht's und brät's und klappert's mit den Tellern. Mephistopheles. Wer die Terrassen einsam abspaziert, gewahrt die schönste, herrlich aufgeziert. Ein Aug verdeckt vom stolzen Frauenwedel, sie schmunzelt uns und blickt nach solcher Schädel. Und hurtiger als durch Witz und Redekunst vermittelt sich die reichste Liebesgunst. Man wird sich nicht mit Börs und Beutel plagen, ein Blättchen ist im Busen leicht zu tragen, mit Liebesbriefen paart's bequem sich hier. Der Priester trägt's andächtig im Brevier, und der Soldat, um rascher sich zu wenden, erleichtert schnell den Gürtel seiner Lenden. Die Majestät verzeihe, wenn ins Kleine das hohe Werk ich zu erniedern scheine. Faust. Das Übermaß der Schätze, das erstarrt in deinen Landen, tief im Boden hart, liegt ungenutzt. Der weiteste Gedanke ist solches Reichtums kümmerlichste Schranke. Die Phantasie in ihrem höchsten Flug, sie strengt sich an und tut sich nie genug. Doch fassen Geister würdig tief zu schauen, zum Grenzenlosen grenzenlos vertrauen. Mephistopheles. Ein solch Papier an Gold und Perlen statt ist so bequem, man weiß doch, was man hat. Man braucht nicht erst zu markten noch zu tauschen, kann sich nach Lust in Lieb und Wein berauschen. Will man Metall, ein Wechsler ist bereit, und fehlt es da, so gräbt man eine Zeit. Pokal und Kette wird verauktioniert, und das Papier, sogleich amortisiert, beschämt den Zweifler, der uns frech verhöhnt. Man will nichts anders, ist daran gewöhnt. So bleibt von nun an allen Kaiserlanden an Kleinod Gold, Papier genug vorhanden. Kaiser. Das hohe Wohl verdankt euch unser Reich, womöglich sei der Lohn dem Dienste gleich. Vertraut sei euch des Reiches innrer Boden, ihr seid der Schätze würdigste Kustoden. Ihr kennt den weiten, wohlverwahrten Hort, und wenn man gräbt, so sei's auf euer Wort. Vereint euch nun, ihr Meister unseres Schatzes, erfüllt mit Lust die Würden eures Platzes, womit der Obern sich die Unterwelt in Einigkeit beglückt zusammenstellt. Schatzmeister. Soll zwischen uns kein fernster Zwist sich regen, ich liebe mir den Zauberer zum Kollegen. Ab mit Faust. Kaiser. Beschenk ich nun bei Hofe Mann für Mann, gesteh er mir, wozu er's brauchen kann. Page. Empfangend. Ich lebe lustig, heiter, guter Dinge. Ein anderer. Gleichfalls. Ich schaffe gleich dem Liebchen Kett und Ringe. Kämmerer. Annehmend. Von nun an trink ich doppelt bessere Flasche. ein andrer gleichfalls. Die würfel jucken mich schon in der tasche. Bannerherr mit bedacht: mein schloß und feld, ich mach es schuldenfrei. Ein andrer gleichfalls: es ist ein schatz, den leg ich schätzen bei. Kaiser: ich hoffte lust und mut zu neuen taten, doch wer euch kennt, der wird euch leicht erraten. Ich merk es wohl bei aller schätze flor, wie ihr gewesen, bleibt ihr nach wie vor. Nah herbeikommend: ihr spendet gaben, gönnt auch mir davon. Kaiser: und lebst du wieder? Du vertrinkst sie schon. Narr: die Zauberblätter, ich versteh's nicht recht. Kaiser: das glaub ich wohl, denn du gebrauchst sie schlecht. Narr: da fallen andre, weiß nicht, was ich tu. Kaiser: nimm sie nur hin, sie fielen dir ja zu. Ab. Narr: 5000 Kronen wären mir zu handen. Mephistopheles: zweibeiniger Schlauch, bist wieder auferstanden? Narr: geschieht mir oft, doch nicht so gut als jetzt. Mephistopheles: du freust dich so, dass dich's in Schweiß versetzt. Narr: da seht nur her, ist das wohl Geldes wert? Mephistopheles: du hast dafür, was Schlund und Bauch begehrt. Narr: und kaufen kann ich Acker, Haus und Vieh? Mephistopheles: versteht sich, biete nur, das fehlt dir nie. Narr: und Schloss mit Wald und Jagd und Fischbach? Mephistopheles: traun, ich möchte dich, gestrengen Herrn, wohl schaun. Narr: heut Abend wieg ich mich im Grundbesitz. Ab. Mephistopheles, Solus: wer zweifelt noch an unseres Narren Witz? Ende von 1. Akt Lustgarten.